Abschnitt 16 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Meine Tätowierungen, zweiter Teil. Die Tätowierung meines linken Unterarmes stellt den Schädel eines Mandarins dar, in dessen Schläfe ein kunstvoll geschmiedetes Krummschwert steckt. Auf dem verzierten Knauf hockt ein Schmetterling, der Zopf ist auf den Mund des Toten gelegt, Blut tropft von der Schläfe, blutig ist die Schnittfläche des Halses, blutig die Schwertspitze und das Bändchen des herrlich geflochtenen Zopfes. Auch der Schmetterling auf dem Säbelgriff ist zweifarbig, rot und blau sind seine Flügel. Ich habe mir im Chinesenhaus der Triestiner Civita Vecchia diese Zeichnung aus den vielen hundert Bildchen des Musterbuches ausgesucht, das mir der berühmte Tätowierer der Adria vorlegte. Einen Moment lang schien es mir, dass der gelbe Meister überrascht sei, dass sich seine geschlitzten Augen noch mehr einkniffen und dass Ironie in seiner Frage liege: »Why do you want even this?« »Mir gefalle dieses Bild«, erwiderte ich, worauf er die Drachentusche anrieb, in einem zweiten Schälchen das Mervieux-Rot auflöste und mir nun mit der Hohlnadel den Schädel mit den Blutspuren, das feine Geflecht des Zopfes, das Geäder des Schmetterlings, die Ziselierarbeit des Schwertknaufs unter die Haut stach. Exakt, lautlos. Nur am Schluss, als er seine Arbeit prüfend besehen hatte, wandte er sich, wieder mit dem heimtückischen Lächeln, an mich, ob ich wisse, was das vorstellt. Ich verstand nicht, was er mit seiner Frage meinte. »That's a picture of a murdered Chinaman.« »Esel«, dachte ich, »was soll es denn sonst sein?« Mehr war aus ihm nicht herauszukriegen, und ich zweifelte nicht daran, dass ich mir das Abzeichen eines geheimen chinesischen Ordens, eines bundesrevolutionärer Boxer oder gar eines Flammenordens ausgewählt hatte. Aus diesem Wahn wurde ich erst einige Jahre später gerissen, als ich mit einigen Freunden, Londoner Rädern, eine Exkursion nach Pennyfields unternahm, den Bezirk der West India Docks. Wir zogen zum alten Gauner Chang Tu Tao, der nicht bloß ein Chinese Seaman Licensed Boarding House innehat, sondern auch eine weniger licensed Opiumhöhle und einen Handel mit chinesischem Brickbrack, mit Vogelbildern auf Seide und Chimären aus Bronze, Götzen aus Jade, geschnitzten Elfenbeindosen, Nippespagoden aus Porzellan oder schwarzem Bernstein, Andenken oder Amuletts, die Emigranten aus dem Reich der Mitte hier als Pfand für ein Nachtlager oder an Zahlungsstatt für ein Kügelchen Opium zurückgelassen hatten, oder Mitgebringsel des Jaktar, des englischen Seemanns, der sie nach der Themselandung verkaufen musste, weil die Heuerung für die erforderliche Zahl von Gläsern Gin nicht reichte. Meine Freunde hatten auf der Schiffsbörse in Erfahrung gebracht, dass ein Schoner aus Peking heute 6 Geishas gelöscht habe, die bei Chang Tu Tao Quartier genommen hatten. Wir wollten sie besichtigen, bevor Scotland Yard sich für diese Einwanderung interessierte. Über die Holztreppe stiegen wir in den ersten Stock hinauf, wo in einem Zimmer an 30 Chinesen auf der Erde hockten, pfeifende Mund, Schnapsgläser und Teebecher vor sich, die gelben Gesichter dem Holzkohlenherd zugekehrt. Die Mädchen saßen bei ihnen. Bei unserem Eintritt sprangen alle Männer auf, umringten uns und schrien auf uns ein. »Fireman! You want fireman?« Nein, wir brauchten keine Heizer. Enttäuscht schlichen die armen Teufel wieder zu ihren Sitzen neben die Mädchen. Auch die sollten ihnen genommen werden. Chang Tu Tao kam hinter der Theke hervor und führte uns, ohne viel nach dem Begehr zu fragen, in die zweite Etage, an einigen Kammern vorbei, aus denen der süßlich beizende Geruch des Opiums in die ohnehin sengende Hitze des Hauses drang. Darin lagen Raucher, drehten liebkosend eine weiche Masse zu Kugeln, hielten sie über das Öllämpchen und schmierten sie in die dickröhrigen Pfeifen. Im Saloon setzte uns der Chef des Hauses ab und nahm die Bestellung entgegen. Echten Tee von eben solchen Geishas serviert. Er verschwand nach unten, wo die Unterhaltung verstummte. Wahrscheinlich erfuhren jetzt die arbeitssuchenden Firemen, weshalb wir hierher gekommen waren und dass die Mädchen sie verlassen müssten, um den weißen Herren zu dienen. Die jähe Stille wirkte erschreckend. Die Teedamen traten ein, scheu und devot. Sie neigten sich dreimal tief, mit den Händen den Fußboden berührend, halfen uns aus Rock und Weste und plötzlich hielt das Mädchen, das mir behilflich war, inne, starrte fassungslos auf die Tätowierung meines linken Armes. Aha, dachte ich, jetzt merkt sie, dass ich ein mächtiger Mann bin. Aber schon kreischte sie auf und lachte. Die anderen Mädchen kamen herbei und kreischten auch und lachten. Prustend sprangen sie aus der Türe, die Holzstiegen hinunter in den Wirtsraum. Die unheilschwangere Stille ging in ein brüllendes Gelächter über. Verdutzt warteten wir auf die Wiederkehr der Mädchen. Wir riefen den Wirt, er kam nicht. Nur das Gelächter hörten wir, im Bass und diskant. Wir zogen unsere Röcke wieder an und wollten gehen. Da erschien Chang Tu Tao, mit Mühe ernste Miene bewahrend. »Was denn meine Zeichnung bedeute?« fragten wir ihn. Nach langem Zögern rückte er mit der Sprache heraus. Jedermann, der in den Dienst für die kaiserlich-chinesischen Frauenpaläste aufgenommen wurde, wurde, gleichgültig ob Asiate oder Europäer, bei seiner Kastrierung auch tätowiert, mit dem abgeschnittenen Schädel, zur Mahnung an die Strafe, die bei einer Pflichtverletzung seiner harre, und zu seiner Kenntlichmachung im Falle einer Flucht. Schon im kaiserlichen China waren die Männer mit dem Win, dem Eunuchenzeichen, Gegenstand geheimen Hohnes. In der Republik werden sie öffentlich verspottet und niemand verkehrt mit einem Win-Ho. Auf der Treppe grinsten 30 quittengelbe Gesichter. Die Mädchen zeigten mich ihren Landsleuten. Der ist es, der ist der Win-Ho. Die schönste Tätowierung, die ich je gesehen, besitzt Admiral Horthy. Einen Drachen in Grün und Gold, der die ganze linke Brustseite einnimmt. Horthy erschien täglich im Polesaner Marinebad, die linke obere Trikothälfte heruntergelassen, damit jeder die Zeichnung bewundern könne. Er ließ sich von jungen Seeoffizieren und Badegästen umringen, denen er, fast immer in den gleichen Worten, die Details erklärte. Außerdem war er an einer anderen Stelle des Körpers tätowiert und, von Offizieren des Admiralstabes aufgestachelt, bat ich ihn am 10. Juni 1918 nach dem Abendbrot auf dem Viribus Unitis, während der einzigen Ausfahrt der österreichisch-ungarischen Dreadnought-Flottille, mir auch seine andere Tätowierung zu zeigen. Er willfahrte meinem Wunsch. Wenige Stunden später war Alarm. Der Shent Ishtwan, der größte und neueste Dreadnought der Wehrmacht, der Backbords gestaffelt hinter uns dampfte, war torpediert worden. Ein Wrack, das unterging. Alles musste auf Deck, um nach feindlichen U-Booten auszuspähen. Horthy unterließ es, der schiffbrüchigen Mannschaft zu Hilfe zu kommen, mit der Begründung, er könne nicht auch das Admiralsschiff der Gefahr einer Torpedierung aussetzen. Erregt ging er auf und ab. Als er mich sah, kam er auf mich zu. »Ich hätte die Zeichnung nicht zeigen sollen, Herr Oberleutnant. Immer wenn ich das tue, gibt es ein großes Unglück.« Das Unglück war tatsächlich groß. Die Zahl der Toten ist niemals bekannt gegeben worden. Geborgen wurden nur 14 Leichen, die wir am übernächsten Tage auf dem Marinefriedhof begruben. Erzherzog Franz Ferdinand war auf der rechten Hüfte tätowiert, und zwar mit einer Ibisschlange, die in Ägypten als Schutzsymbol gilt. Dieselbe Tätowierung hatte auch Kronprinz Rudolf über dem Herzen, doch war der Schlangenkopf nach innen statt nach außen gerichtet. Deshalb hätte das Totem den Kronprinzen vor dem Todesschuss nicht geschützt. Der Araber habe vielleicht absichtlich dem Giauer das entgegengesetzte Symbol eingestochen, pflegte Erzherzog Franz Ferdinand zu erzählen. Übrigens sei auch seine eigene Tätowierung nicht ganz vollkommen. Die Schlange züngele aufwärts, doch schade das nicht, weil sie an ungefährlicher Stelle, einer Weichseite der rechten Körperhälfte, liege. Der Obduktionsbefund des ermordeten Thronfolgers ergab später, dass die tödliche Kugel oberhalb des rechten Hüftbeins mitten durch eine Tätowierung gedrungen sei. Albert Londres erzählt in seinem Buch Les Bagnos, dass sich die französischen Sträflinge in den Deportationsstationen ganze Perücken auf die Glatze und Brillen rund um die Augen einstechen. Das geschieht aus Langeweile beim Militär und in den Strafanstalten oft. Bei den Wahlen in die Nationalversammlung des jugoslawischen Königreichs wandte sich ein Kandidat heftig gegen den kroatisch-agrarischen Gegner, der früher zu seiner Majestät allergehorsamster Opposition gehört habe und sich nun als Republikaner aufspiele, während er, Redner, die Monarchie von Jugend auf bekämpft und so weiter. Der Agrarier war geschlagen. Er konnte kaum zu Worte kommen. Als es ihm schließlich doch gelang, knöpfte er den Kragen ab, schob sein Hemd etwas zurück und erklärte, er anerkenne die größere Konsequenz seines geschätzten Herrn Vorredners und sei bereit, von der Wahl zurückzutreten, wenn sich der Gegenkandidat gleichfalls mit entblößter Brust vor die Versammlung stellen würde. Damit hatte er gewonnen, denn auf des anderen Busen war ein prächtiger österreichischer Reichsadler tätowiert. Ende von Abschnitt 16.